SWR 2 Hörspiel. In dem Hörspiel Sanftwut oder Der Ohrenmaschinist beschäftigt sich Beethoven mit seiner fast vollständigen Taubheit. Es scheint, als würde sein Adlatus Anton Schindler unter der Behinderung mehr leiden als der Komponist selbst. Schindler wird nicht müde, die Vorzüge von Erfindungen und medizinischen Anwendungen zu beschreiben, die helfen sollen. Doch Beethoven ignoriert die Bemühungen. Gerd Jonke, der Autor dieses Hörspiels, wurde 1946 in Klagenfurt geboren und verstarb vor einem Jahr in Wien. Seit den 70er Jahren schrieb er neben Prosa, Lyrik und Theaterstücken auch Hörspiele. Sanftwut. Oder Der Ohrenmaschinist von Gerd Jonke. Mein Reich ist in der Luft. Ich bin, was da ist. Sollten nicht durch eine Art Uhrwerk ein paar Gehörmaschinen verfertigt werden können, in welchen immer die so notwendige Bewegung der Luft für den Schall auch meinem Ohr erneuert werden kann. Wohnung samt sehr schönem Garten in der Landstraße 339 zu vermieten. Haushälterin sowohl in der Kochkunst als auch in der Wirtschaft, die nötigen Kenntnisse, Adresse an der Wieden im abgebrannten Hause 242 abzugeben. Schwimmgürtel von einem Individuum in Verona erfunden. Der Schwimmgürtel wird über den Hüften um den Leib geschnallt, danach aufgeblasen und dann zugeschraubt. Einige Futterale für meine vielen Gehörmaschinen täten dringend Not. Jeder Mensch will seinem Lichte gehören. Schon 2 Uhr. Jetzt also die angekündigte Sonnenfinsternis. Von 1.56 Uhr bis 4.39 Uhr. Beim Optiker Schönstedt in der Rauensteingasse 996 wären eigens für die Finsternis verfertigte zweckmäßige Blend- oder Dampfgläser zu erstehen gewesen. Jeder Mensch will seinem Lichte gehören, auch sich zugehörig fühlen können. Aber ich will das Licht auch hören lernen. Der Augenausfluss wird immer schlimmer. Selbst wenn ich wie jetzt in die schon schwarze Sonne schaue. Ich sollte keine Leinentücher mehr nehmen, sondern Seide. Dauernd schärft mir das der Dr. Smetana ein. Aber jetzt kommt der Schindler und behauptet, Leinen sei besser, habe ihm sein Arzt erklärt. Und der Smetana sagt Seide, ausschließlich Seide. Vielleicht versetzt die Dunkelheit, die mir aus den Augen tropft, mich bald in die Lage, den Schwachsinn, den mir die Leute in meine Konversationshefte schreiben, nicht mehr entziffern zu müssen. Weil die im Innern meines Kopfes angesammelte, aufgestaute und zu dick gewordene Finsternis, die mir aus dem Gesicht regnet, sich aufs Papier ergießt und alles mir Hingeschriebene löscht. Ich sehe da nichts mehr. Keine Schrift wäre noch zu entziffern, weil, noch ehe ich sie lesen könnte, meine Augen die Buchstaben verwischt hätten. Oder ich greife rasch eines der Seidentücher, wenn ich es doch lesen will, um mir die Augen auszuwischen. Eine einzige Augenauswischerei. Mein Reich, die Luft. Mein Zimmer, größer als jede Landschaft. Manchmal rauscht der gesamte Wienerwald durch die Kammern dieser Wohnung. Natürlich will und muss ich dem mir angehörigen Lichte zuhören, aber immer verschlagener wird das Zwielicht der Zimmerdämmerung hier. Doch auch die Dunkelheit ist eine Art von Licht, die man zwar kaum sehen, aber umso besser oft ganz genau hören kann, als Schatten-Echo-Klanggestalt einer verschwiegenen Lichterinnerung. Immer öfter muss ich an meine Kindheit in Bonn zurückdenken. Wie gerne würde ich einmal wieder dorthin, nur um im Haus heimlich in den Dachstuhl hinaufzuklettern. Die steilen Treppen dort kamen mir schon damals vor wie eine kleine Bergbesteigung. In diesem Dachgestühl des Hauses stand an einer Luke ein verstaubtes Fernrohr, das jedem Blick eine atemberückende Sicht bot. Ich glaube, hinüber ins Siebengebirge und noch unendlich viel weiter. Irgendwo, hinter den fernsten Hügeln, die schon in der gleißig vernebelten Sonne durch den Horizont hindurch zu verdunsten begannen, sah ich gerade noch einigermaßen deutlich verwischt ein Haus, dessen Fenster mir mit befremdet vertraulichen Augen entgegenblickten, dass die Fensterflügel und der leuchtende Wetterhahn mir zuwinkten, mit ihrem sich mir augeneinwärts brennend, schmerzlich mich blendenden Flackern in der späten Nachmittagssonne, dass der Wind dem grähen Licht aufzwang. Aber das war es noch nicht, was mich manchmal einem befremdlich fröhlichen Erschrecken aussetzte. Jenseits der Flussläufe entdeckte ich auf einem schon beinahe hinterm Horizont gelegenen Hügel nicht nur jenes Haus, das als eine genaue Luftspiegelung unseres Bonner Hauses in jene vereinsamte Gegend hinüber anmutete, sondern auf seinem so fernen Dachgiebel in einer Dachluke ebenso ein Fernrohr, das genau zu mir zurück, herüber, mir entgegenzielte. Eines Tages wusste ich nicht mehr, ob noch ernstlicher erheitert, ich freundlich erschrocken oder freudig betrübt verwundert, höchst erregend beruhigt sein sollte. Denn ich erkannte dort hinterm fernen Fernrohr in der unerreichbaren Dachluke verschwimmend deutlich jemanden, mir nicht nur Verwandten, sondern mit überdeutlich vernebelter Gewissheit mich selbst, der von dort drüben in meine Bonner Dachbodenluke herüberschaute, hinter der ich als ein Fremder stand, um durchs Fernrohr hindurch und hinein mir selbst entgegenzublicken. Wie auch umgekehrt. Ich schien mir da oder dort von mir selbst gleichermaßen unerreichbar fern zu sein, um oft augenblicklich von da nach dort und wieder zurück ständig über die Abendhügel hinweg mir zu und wieder zurückgeworfen zu werden, als lebendige Luftspiegelgestalt oder verwandelt als ein zum Leben erwachender Lichtgeselle. Das wäre für mich vielleicht eine Lösung. Nicht mehr in und durch die Luft zu hören, um mit ihr die Schwingungen und Bewegungen der Töne aufzunehmen, was mir ja mit meinem nahezu völlig abhandengekommenen Gehör unmöglich geworden ist, sondern ab nun auf das Licht genauer zu horchen, um mit seiner Hilfe die Bewegungen des Schalls, die auf den Lichtwellen schwimmen, gesichtseinwärts aufzunehmen. Die Gesänge der Luft, die sich von den Lichtstrahlen herbeitragen lassen, von meinen Blicken eingefangen, zu vernehmen. Etwa die Klänge eines Quartetts durch die Zimmer- oder Saalbeleuchtung dem Auge statt den Ohren zugetragen zu bekommen, um bald zu erlernen, wie man die kerzenflackernd durch den Raum segelnden Akkorde, die volltönend kopfeinwärts gleiten, genauestens vernehmlich werden lässt. Kaum auszudenken übrigens, wenn eines Tages wirklich alle Menschen dieser Welt durch irgendeine kosmische Veränderung der momentanen Verhältnisse die Sonne nicht nur an ihrem Licht zu erkennen und ihre Wärme zu spüren, sondern sie auch zu hören und die ab dann im folgenden hypothetisch angenommenen Fall eher unangenehme Neuerscheinungen auf sich zu nehmen hätten. Sagen wir, etwa aufgrund irgendeines als plötzliche Kosmoskuriosität unvorstellbar langen und dicken Luftresonanzschlauches, der sich von der Sonne durchs Weltall wie eine monströse Nabelschnur völlig überraschend zu unserer Erde herab oder herüber verbunden vorfände. Der unerträgliche Sonnenlärm, das unvorstellbar atmosphärenzerknallende Lichtzerschlagswettergedröhne, das im luftabwärts zerplatzenden Sonnenstrahlengeschrei, im beharrlich sich verstärkenden Lichtkrachen zum regenbogenrumorenden Mittag, der mit seinen donnernd repetierten Horizontexplosionen und den ganzen Luftraum grell zerstrahlenden Firmamenteruptionen seiner ohrenbetäubend beginnenden Nachmittagsbeleuchtungsniederschlagskatarakte Himmel herabplatzend am Erdboden allen Passanten die Köpfe zerschellen ließe. Es ist kalt hier. Wahrscheinlich dieses kühle Sonnendämmern, das vom Himmel durchs geschlossene Fenster hereingedrückt wird. Oder endlich diesen alten Ofen abreißen und einen neuen setzen. Ein geeigneter Disput mit Schindler, der sich für ein Gespräch über Öfen besser eignet als für musikalische Erörterungen, in die er sich immer allzu vorlaut einzuschalten pflegt. Aber gegen alle Menschen nie äußerlich die Verachtung merken lassen, die sie verdienen. Man kann nicht wissen, wofür man sie noch braucht. Ich habe in der Partitur des Quartettes nachgesehen und der Fehler hat sich doch noch eingefunden. Nehmen Sie vielleicht besser das neue Hörrohr, dass wir uns besser verständigen. Er vermeint wohl völlig falsch, ich verstünde gar nichts von ihm. Hab in der Partitur des Quartetts nachgeschaut. Der Fehler hat sich gefunden. Grimassiererei. Na, meist laufend. Funktioniert der neue Apparat heute nicht mehr so gut wie bis neulich noch? Gesichtsgewackel. Ich schreibe am besten in eines Ihrer sogenannten Konversationshefte, die Sie ja immer bei sich haben, was ich am dringendsten zu sagen habe. Wichtig, nebensächlich. Ich habe in der Partitur des Quartetts nachgesehen. Genau abzulesen. Fehler aufgefunden. Genau, gerade was Genaueres. Es ist mir eine außerordentliche Ehre, an und vor mich, Ihnen von Zeit zu Zeit zur Hand gehen zu dürfen, sei es in praktischen oder auch in musikalischen Belangen, wobei ich Ihnen viel abzunehmen, mich allerredlichst zu bemühen, suchen werde. Bin bis jetzt an Sonn- und Feiertagen immer zu Hause und sitze fleißig über den Sonaten. Bis ich nächstens wiederkommen kann, werde ich Ihnen einige vorspielen, um so eine Art Prüfung abzulegen darüber, was ich mir alles vom letzten Male zu merken, die Absicht zu haben, gedacht haben wollte. Ihr Augenausfluss hat, wie ich sehe, sich schon wieder verschlimmert. Sie sollten zum Abwischen unbedingt das Leinentuch nehmen und nicht das aus Seide. Es ist die Sonnenfinsternis, die mir die Augen so zerfließen lässt. Schwärzen Sie einen Scherbenglas mit Ruß und halten Sie ihn vors Gesicht, um Ihre Augen vor den Verletzungen durch Ihr Schauen in die beinahe schwarze Sonne zu bewahren. Ich schlage vor, dass wir zu mir gehen. Dort ist es wärmer. Auch sind wir dort ungestörter als hier, wo hinter allen Türen ihre Dienstboten lauern, von denen sie sicher oft gestört werden. Nein, wir bleiben hier, mich stören meine Dienstboten nicht. Ich höre nichts von ihnen, das ist sehr angenehm. Übrigens einer der vorteilhaften Nebenumstände, die mir durch mein Gehörleiden geboten werden. Und immer häufiger sehe ich auch kaum was von ihnen. Nicht, dass sich das Gesindel vor mir versteckt, weil ihm gar Angst und Bange vor mir wird, sondern eher, weil es hinter meinem Rücken in seiner Untätigkeit und Faulheit in die verschiedensten betrügerischen Machenschaften sich verstrickt, die oft so raffiniert, grenzdebil, infam ablaufen, dass man sie ob ihrer höchst offenherzigen Unverfrorenheit gar nicht für möglich hielte, aufgrund ihrer höchst komplikativen Einfallsimpertinenz. Täglich eine Semmel des Morgens wird mir in meinen Wirtschaftsbüchern mit 18 Gulden monatlichen Ausgaben vorgegaukelt. Der einen Markt habe ich letztens alle erreichbaren Bücher aus den Regalen an ihren Kopf geworfen. Scheinbar hat sich vom Inhalt der Werke etwas ihr hinter die Stirn verschlagen, denn seitdem schneidet sie eine Spur intelligentere Gesichter als zuvor. Man sollte das Pack hinausschmeißen. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, wir bleiben hier und gehen nicht zu ihm. Mein lieber Meister, es gibt Augenblicke, in denen der Mensch eine Klage an das Schicksal frei hat. Die juristische Laufbahn habe ich nun mal einschlagen müssen, aber lieber wäre mir die diplomatische Laufbahn gewesen. Allein ohne Vermögen von zu Hause ist das nicht möglich. Und so hat er sich also von einem verhinderten Diplomaten immerhin zu einem diplomatischen Musikanten hochzuarbeiten vorgenommen. Und wird er sicher einiges Quodlibierendes allerlei in die Wege zu leiten, die allerredlichsten Absichten haben. Bin jetzt schon über 20 Jahre alt und immer noch will der Gehirnkasten nicht aufgehen. Aber vielleicht kracht es plötzlich hinter meiner Stirn, dass alle Leute im Zimmer erschrecken, weil ihnen noch nie ein Kopf untergekommen ist, der so laut gekracht hätte. Geschwind wie ein Blitz, wissen Sie? Und schon bin ich erleuchtet. Nun, wenn Sie schon nicht zu mir zu bewegen sind, hätten dann Sie ganz kurz nur Zeit? Das Largo in der D-Dur-Sonate kann ich gar nicht fassen. Eine ganz bestimmte Stelle mit mir durchzugehen, ginge das? Nur einmal, dann werde ich's für immer behalten. Ich habe eine andere, ganz neue Sonate im Kopf, die er wohl niemals unter seine Finger kriegen wird. Und wenn, dann würden ihm seine Finger völlig verrückt und geisteskrank, sodass er seine Hände zeitlebens in einen Narrenturm sperren müsste, den er dann immer vor sich herzutragen hätte. Wie ich schon sagte, habe ich eine ganz neuartige Sonate im Kopf, sodass es mir jetzt mit einer noch so kurzen Unterweisung für ihn ganz und gar nicht passt. Mein Stäbchen. Max Hübke. Max Hübke. Sagen Sie. Max Hübke. Sagen Sie, können Sie mit Hilfe dieses Stäbchens, das Sie zwischen Ihre Zähne nehmen und in den Klavierresonanzkasten baumeln lassen, denn wirklich besser oder wenigstens etwas von sich zu hören bekommen? Was ich mit ihm heute eigentlich schon von allem Anfang an bereden wollte. Ich habe schon die längste Zeit Probleme mit dem Ofen. Und wie ich glaube, ist er als verhinderter Diplomat mit Öfen sicher um einiges vertrauter als ich, der ich den Leuten gewissermaßen durch deren Gehör zwar die Köpfe einzuheizen verstehe, wobei man die Ohren dann trefflicherweise mit Ofentüren vergleichen könnte. Nun, mein Ofen hier taugt nichts. Das wollte ich ihm schon lange sagen. Und ob er mir nicht mit diesbezüglichen Ratschlägen behilflich sein könnte. Darüber haben wir schon letztens eingehend geredet. Nächstens kommt der Hafnermeister mit seinen Gesellen, um die Sache zu untersuchen und aufs Beste einzurichten. Sie müssen den Hafner vorzüglich auf den Standort des Ofens aufmerksam machen. So wie er jetzt steht, geht alle Hitze nur ins Gemäuer und keine Wärme kann die Räume füllen. Mir scheint, die Hauptsache ist, dass der Ofen in beide Zimmer mehr herausstehend umgesetzt wird und dass die Mauer über dem Ofen mehr herausgebrochen wird. Sonst kann er ja die Zimmer nicht erwärmen, sondern bloß die Ziegelwand, die um ihn herum ist. Ich verstehe. Das wäre das Gleiche, wie wenn ein Piano an einer Wand lehnt und spielt man darauf, hört man so gut wie oder fast nichts im Zimmer selber, weil alle gespielten Töne von der Mauer eingesogen, von der Zimmerwand verschluckt werden. Was mir übrigens völlig gleichgültig wäre, weil ich im Zimmer ohne dies nichts davon hören könnte mit meinem Gehör. Und es wäre mir eigentlich viel lieber, wenn die Hausmauern alle Töne und Akkorde, Harmonien und Melodien vorher verschluckten, ehe sie zu mir an mein Ohr dringen, in das sie sowieso nicht hinein können. So wüsste ich wenigstens ganz genau, dass meine Ohren nichts versäumten, weil die Klänge ohne dies zuvor schon in den Ohren der Mauern mit nahezu müheloser Leichtigkeit verschwänden, ehe sie dann kurz darauf die allergrößte Mühe hätten, in einem meiner Ohren endlich Unterschlupf zu finden, aber dennoch keinerlei Erfolg dabei zeitigten und so in irgendeinem Zimmer verkümmerten oder sonst wo da draußen erfrieren würden oder auch verdunsteten. Danke vielmals, lieber Schindler, für seine so vorzügliche Fürsorglichkeit, und ich darf ihn ohne dies sehr bald wieder hier bei mir erwarten. Oder nicht? Ich gestatte, dass mir solches zur angenehmsten der mir erfreulichen Pflichten werde. Womöglich die Ohrenmaschinen endlich zur vollendeten Reife entwickeln und alsdann endlich abzureisen, fort von hier, endlich einmal wirklich nach England. Ohrenmaschinen, welche so gemacht sind, dass der Schall sowohl gerade als auch seitwärts hineindringe. Auch sollte die Form untersucht werden, welche die beste sei, ob rund, oval, elliptisch, kegelig, zylindrisch oder in Form einer Birne meinetwegen ebenso. Vielleicht sich eine Elektrovibrationsmaschine anzuschaffen, deren Wirkung vor allem gegen eine Verstärkung der Elektrizität eines jeden noch so hartnäckigen rheumatischen Ohrensausens gerichtet ist und die auch ausgezeichnet gegen alle fortgeschrittene Schwerhörigkeit bzw. völlige Taubheit fast durchwegs erfolgreich eingesetzt wird. Zu bekommen in der Schwefelräucherungsanstalt auf der Hohen Warte, Mödling, Haus zu verkaufen bei Soos, nächst Baden, 1553 Klafter Schwarzföhren als vorherrschende Holzgattung. Nicht vergessen Stiefelwichsen, Handseife, Löschpapier. Und das neueste Postreisebuch der KK Oberhof Postamtsoffizialen, erhältlich bei Kautfuß und Armbruster in der Singerstraße 957. Es schickt sich doch oft günstig einer für den anderen, da jeder durchaus das, was ihm mangelt, bei seinem Nachbarn sucht. Deshalb wird es nötig sein, dass Sie alle Ihre Ideen sofort umfassend niederschreiben und ich werde sie dann gleich selbst ordnen. Wüsste er, wo ich einen günstigen Nachtstuhl erwerbe? Dann bräuchte ich dringend einen Kasten für völlig unsinniges Gerümpel, das jetzt nur provisorisch an hölzernen Zapfenhaken hängt, oder auch Kleider und Wäsche in diesem unterzubringen. Man müsste vielleicht erst ein Modell an den vorgesehenen Standort hinprobieren. Aber das Neue und Originelle gebiert sich selbst, sagten sie letzthin. Und ohne, dass man daran denkt. Heißt nicht Handeln bei ihnen Komponieren? Denn das ist eine außergewöhnliche Handlung. Oder eine Öluhren-Nachtlampenampel und einen hängenden Leuchter Oder noch besser stattdessen einige Nachtlaternen. Ähnlich wie auf den Straßen die Gasbeleuchtungsfunzeln. Ich werde mich bemühen, Ihnen dabei möglichst zur Hand zu gehen. Von einer neuartigen Schallverstärkungsmaschine, von einem gewissen Dr. Bremser, habe ich erfahren, im Naturalienkabinett am Josefsplatz. Auch habe ich gehört, dass ein Dr. Hammerschlag oder Schlaghammer sich durch viele Jahre bloß mit der Anatomie des Ohres und dessen Krankheiten beschäftigt und darüber geschrieben hat. Er soll auch sehr musikalisch sein. Die Krankheiten des Gehörs oder sichere Mittel, das Sausen von den Ohren, Harthörigkeit und Taubheit zu mindern und nach zu heilen, nebst Anweisung und Mitteln Ohren und Gehör gut zu erhalten, Fehler derselbigen zu verbessern, ihnen vorzubeugen und dem lästigen sogenannten Ohrenzwange abzuhelfen. Ohrenverzicht. Jawohl. Freiwilliger, asketisch ausschweifender Ohrenverzicht als eine unumgängliche Übung für herzensbildende Unverlässlichkeit und disziplinlose Prinzipientreue. Kann er sich übrigens noch an die zwei entzückenden Sänger aus Leipzig erinnern, die mir aus dem Fidelio vorzusingen ersuchten und nach meiner freudigen Zustimmung sich plötzlich furchtbar schämten und keinen Ton herausbrachten aus Hemmung, mir, dem Kompositeur, es womöglich nicht recht zu machen, worauf er den beiden vorsichtig meine Schwerhörigkeit, ja völlige Taubheit zu erklären vermochte und ich den Sängern dann endlich zurufen konnte, »Wissen Sie, ich wollte Sie ja gar nicht singen hören«, sondern ich wünschte sie mir doch nur singen zu sehen. Ja, ja, da sieht man wieder einmal, in Deutschland sind die Sänger für die Komponisten, da in Italien hingegen die Komponisten für die Sänger. Rossini war übrigens kürzlich wieder in der Stadt. Er wollte sie, wie bei seinem letzten Aufenthalt, sehr gerne aufsuchen, kam dann aber doch nicht dazu und lässt ihnen durch mich die allerschönsten Grüße ausrichten. Jetzt ist er wieder fort. Letztens bin ich übrigens einem mir und Ihnen unbekannten Grafen, dem aber Sie sehr wohl gut bekannt sind, begegnet. Dieser Graf sagte, er habe ein Mittel, um das Gehör wiederherzustellen. Er hat nämlich von einer Erfahrung erzählt, die er an seiner Frau machte, die das Gehör verlor und durch ein einfaches Mittel wiedererlangte. Er forderte mich auf, es Ihnen nicht nur aufzuschreiben, sondern auch gleich unter meiner Aufsicht ausprobieren zu lassen. Man nimmt nämlich frischen Krähen, wenn er soeben aus der Erde gezogen ist, reibt ihn auf zwei Baumwollfätzchen, von denen er rasch umwickelt werden muss, dann stopft man beide möglichst tief in die Ohren hinein. Dies muss so oft als möglich wiederholt werden, aber immer wieder mit frisch gerade aus der Erde gezogenem, aufgeriebenem und möglichst schnell in Baumwollfätzchen eingerollten Krähen, dann so tief als möglich in die Ohren gestopft. So oft als möglich, wie gesagt, viele Tage, Wochen, Jahre, Jahrzehnte lang, vielleicht Jahrhunderte, oft viele Leben lang. Ja, ja, Sie haben recht. Denn der Graf war, wie er selbst behauptet, persönlich Zeuge, dass durch dies einfache Mittel seine Frau in 4 oder 40 Wochen oder Jahren, ich weiß nicht mehr, ihr Gehör wiedergewonnen haben soll. Die Behandlung, von der mir der Graf erzählte, war gerade erfolgreich beendet. Und natürlich konnte er seine Hoffnungsbefürchtungen, dass seiner Frau wiedergefundenes Gehör von nur kurzer Dauer sein könnte, nur dahingehend beruhigen, von vorne, wie beschrieben, zu beginnen und nicht mehr davon abzulassen, so lange, bis sie ihr Gehör endgültig wiedererlangt, nachdem sie gestorben. In ihrem nächsten Leben dann. Stein meint, er wolle Ihnen Ihr aufrechtes Klavier da an der Wand, Ihr Piano, vorne ganz schalldicht verschließen und zwei Hörner hineinleiten, welche an Ihre Ohren gepresst, festgeschnallt und auch durch Gummisaugnäpfe luftdicht angeheftet sind. Man hat dort aber auch für Ihren Flügel eine ganz neue Idee. Diese, so hofft man, wird für Sie noch besser sein. Es handelt sich um eine Kuppel, die sich von vorne bis ganz weit hinten über das Klavier spannt, sodass von oben und von der Seite kein Ton heraus kann. Dieser Bogen, diese Kuppel wird angeblich aus sehr dünnem Resonanzholz verfertigt. Und es hat einen immensen Vorteil, dass die Tastatur offen ist, offen, aber dennoch kein Ton herauskommt. Alle Töne bleiben drinnen im Klavier, sodass so gut wie nichts an Klang auswärts flüchtend hörbar werden kann. Und nur Ihr Kopf, verstehen Sie? Oder so ähnlich, wie man mir erklärt hat, der irgendwie ins Klavier hineingesteckt, hineingeschraubt, im Instrumentenkasten drin irgendwie eingebaut wird und abgeschlossen verschraubt bleibt, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie gesagt, nur Ihr Kopf ist somit dem gesamten Klavierschall völlig ausgesetzt. Und weil so gut wie kein einziger Ton Ihren Ohren entfliehen kann, nichts Ihrem werten Gehör verloren geht, was man schon daran hören oder eben nicht hören kann, dass außerhalb des Pianofortes beinahe völlige Stille herrscht. Selbst wenn das Instrument sehr heftig bearbeitet werden sollte, nur drinnen im Resonanzkasten ist sämtlicher Klang ausschließlich für Ihren dort eingeschlossenen verschraubten Kopf exklusivst reserviert. Ein solches Instrument wünschte ich mir für die meisten unserer heutzutage auftretenden Pianisten, von deren belanglosem Spiel wir dann nichts mehr zu hören bekämen, was eine außerordentliche Wohltat für den Großteil unseres Konzertbetriebes darstellte. Die Einführung solcher für die Zuhörer schweigender Klaviere wäre manchen Konzertveranstaltern eine wohl anzuempfehlende, höchst löbliche Einrichtung und Bereicherung unseres Musiklebens. Also, wenn der Mann Ihnen das machen sollte, wodurch vor allem Ihre kuriosen Stäbchen, die Sie beim Klavierspielen immer zwischen Ihre Schänen nehmen und von dort in den Klavierresonanzkasten baumeln lassen, wahrscheinlich völlig überflüssig werden könnten, so müssten Sie ihm Ihr Klavier hinüberschicken. Das könnte auch ich in die Wege leiten, wenn Sie wollen. Ich bin ja immer für Sie da. Er würde aber vorher zunächst noch bei Ihnen hier zu Hause ein eine Vorprobemodellformfabrikation oder eine Modellformvorfabrikationsprobe aus Pappe anfertigen. Ich hoffe, Ihnen das alles so richtig wie möglich übermittelt zu haben. Soll ich nicht vielleicht doch der Magd anschaffen, sie möge im Garten einen frischen Krähen aus der Erde ziehen, den wir dann auf zwei Baumwollfetzchen reiben, diese dann zusammenrollen und möglichst tief in ihre beiden Ohren hineinstopfen? Schaden kann es ja wirklich nichts, so meint auch der Dr. Smetana. Glücklicherweise gerate ich in letzter Zeit nie mehr in einen dieser vielen Klangraumkäfige hinein, in denen ich mich bis vor einiger Zeit vorübergehend so oft verfangen hatte. Vermutlich war das der Grund, warum ich bis vor kurzem kaum mehr etwas Zusammenhängendes zu komponieren in der Lage war. Ich war unfähig, einen Ton dem nächsten auch wirklich folgen zu lassen, weil ich durch irgendetwas gezwungen war, darauf zu warten, zwischen zwei Tönen müsse sich endlich ein von allen vorhandenen Ohren noch immer überhörtes, bis dahin ganz unbekanntes, musikalisch völlig neues Schweigen ereignen. So wie man oft mitten in einem Satz oder Gedanken stecken bleibt, das kommende Wort nicht mehr ausspricht, auch nicht in Gedanken, weil man zwischen zwei Worten oder Gedankenfetzen eine in Stummheit erhellende Erkenntnis erhofft, eine Art fremdsprachliches Schweigen, das man erst mühsam erlernen müsste und mit dessen Hilfe vieles so deutlich zu verheimlichen wäre, dass es endlich einmal richtiger als bislang begriffen werden könnte. Sie also sind der Professor Ferdinand Waldmüller. Wie ich seitens Breitkopf und Hertel hören muss, bitten meine Leipziger Editoren mich darum, Ihnen hiermit für ein von dort erwünschtes Porträt zu sitzen. Bitte machen Sie rasch und halten Sie sich möglichst kurz, denn meine Zeit leidet nämlich glücklicherweise leider unter unheilbar empfindlichsten Knappheitsverschwund. Ich verstehe nichts mehr von der Welt um mich herum. Wie steht es denn damit? Hören Sie sich, wenn Sie selbst sondern sprechen? Sondern einzig und allein mich selbst. Ganz gleich, ob ich mit anderen oder mit mir rede. Entgegen seiner schon längst weltbekannt gewordenen Taubheit wird man in seiner Gegenwart offenbar gezwungen, es zu vergessen, dass er gar nichts hört. Vor, am besten wiederhole ich die Frage schriftlich in dieses Heft, das er mir zeigt. Das, was ich mir selbst sage, von irgendeiner inneren Echowand meines Schädels sofort aus dem Kopfe wieder hinausgeworfen wird, ehe ich es hören kann. Ich glaube, es ist dann wohl so, dass man das von meiner Stimme soeben formulierte, das mir so schnell und heftig stirnauswärts geschleudert wird, außerhalb meiner Person zwangsläufig doppelt so laut hören dürfte, als es zuvor von mir ausgesprochen wurde. Natürlich kann ich das nicht nachprüfen. Denn wie könnte ich jemanden fragen, klingt, was Sie eben von mir hörten, für Sie nicht mindestens doppelt so laut, als ich es Ihnen kurz davor sagte, da mir jeder Laut noch eher aus dem Schädel geworfen wird, als ich in mir davon etwas vernehmlich fände und die geäußerten Worte so blitzartig rasend aus dem Mund in die Luft hinweg davonschnellen, weil das von mir Gesagte vor mir die Flucht ergreifen will, als wären meine eigenen Gedanken von panischer Angst vor mir selbst befallen. Es kann aber auch noch ganz anders kommen, nämlich umgekehrt. Das von mir Gesagte wird, kaum ausgesprochen, von nunmehr umgekehrten inneren Echowänden mir wieder in den Kopf zurückgeworfen, statt nach außen zu dringen, so dass ich mir sicher bin, kein einziges der besagten Worte kann außerhalb des Kopfes hörbar geworden sein. Ob etwas davon, was ich äußere, dennoch nach außen dringt und gehört wird, wie soll ich das feststellen, ohne zu fragen, hören Sie, haben Sie etwas gehört, oder ist mein Gerede womöglich mitten aus dem Luftraum zwischen mir und Ihnen von meinem Mund wieder zurückgezogen, eingefangen, abgefangen worden und so kopfeinwärts mir zurückgefallen? Seit einiger Zeit aber vernehme ich oft überhaupt nichts mehr davon, was ich zu mir selbst oder anderen sage. Ich könnte dann vermutlich den ärgsten Schwachsinn von mir geben und würde selbst davon kein Sterbenswort weder hören noch verstehen können. Ich begreife mich dann selbst nicht mehr, und zwar in einer abgestumpft scharfsichtigen Klarheit oder einem finster klarsichtigen Scharfsinn, die mir beide dabei behilflich sind, über ein völlig vertrotteltes, allerhöchst entwickeltes Wissen zu verfügen und ein fast verblödet allwissender Dummkopf zu sein. Und wie ist es jetzt gerade eben? Ich weiß nicht so recht. Aber ich kann ja fragen. Klingt, was ich sage, womöglich mindestens doppelt so laut, als es kurz zuvor von mir ausgesprochen wurde? Bestens. Oder ist davon, was ich sage, vielleicht überhaupt nichts zu hören? Alles genau gehört. Waldmüller, haben Sie nichts davon gehört? Vorgestern hat ein Salamihersteller einen Kunstmaler mit seinem Messer erstochen. Gestern wurden deshalb alle Salamimacher zusammengefangen und eingesperrt, um den Täter zu finden. Sie verrieten ihn aber nicht. Man hat sie alle wieder freilassen müssen, ohne etwas Genaues herausfinden zu können. Haben Sie davon gehört? Nein, aber vielleicht hat besagter Kunstmaler eine ganz besonders gute Salami besagten Fleischhauers derart ruf- und somit geschäftsschädigend auf eines seiner hervorragend missglückten Stillleben hinaufgepinselt. was den bestürzten Salamimann zum derart übereilten Zwang seiner etwas übertrieben voreiligen Handlungsbedürftigkeit verleitet haben mag. Bitte, lieber Schindler, schreib er mir wenigstens andeutungsweise, was der Waldmüller zu erzählen hat. Er kann ja nicht gleichzeitig schreiben und mich malen, versteht er? Vorgestern ein Salamimacher wurde von einem Kunstmaler gemalt und gestern deshalb alle Kunstmaler zusammengefangen. Nein, verzeihen Sie, umgekehrt. Vorgestern wurde ein Salamimacher... Verzeihen Sie, Waldmüller, vielleicht ist es einfach meine Nervosität. Ich weiß in letzter Zeit nicht immer ganz genau, wann ich mit mir wohin soll. Zum Beispiel muss ich mich jetzt für die großen Prüfungen aus Naturrecht vorbereiten. Darüber darf aber die Musik nicht einmal vorübergehend liegen bleiben, denn ich habe im Kärntnaturtheater die große Möglichkeit, als Hilfskapellmeister, Chorrepetitor und Chordirigent anfangen zu können. Sie sprachen vom Naturrecht, worüber Sie Prüfungen abzulegen hätten. Nun, was meinen Sie denn, sei Naturrecht? Vielleicht das Recht, das die Natur uns gegenüber vertraglich dazu anhält, bestimmten Verpflichtungen nachzukommen, sonst wird sie von uns bestraft? Man hat immer gemeint, es gäbe ein Naturrecht, aber da kein Naturzustand existiert, kann es auch kein solches Recht geben, weil wir die Natur fürchten, bekämpfen, vernichten und somit uns selbst vor uns hertreiben. Rechte entstehen nur in einer sogenannten Gesellschaft, und zwar schon in jeder beliebigen Sippschaft. Jeder Naturzustand hingegen setzt den Menschen ohne Beschränkung voraus, völlig allein und an und für sich. Wenn ich also isoliert bin, habe ich kein Recht und niemand hat ein Recht an mich. Dies können Sie fordern, wenn Sie es auch erfüllen wollen. Das sind Ihre Rechte, die im Naturzustand nicht stattfinden können, weil in einem echten Naturzustand ein jeder Mensch allein existieren müsste. Ich aber existiere wirklich ganz allein, vielleicht durch meinen Zustand bedingt. Und fast alle Menschen sind für mich daher weder Sippschaft noch Gesellschaft, sondern schon Natur, in einem gewissen abgewandelten Sinn. Kommen mir eher wie lebend durch die Stadt und übers Land sich bewegende kuriose Bäume und Sträucher vor, die überwiegend die widersinnigsten Tätigkeiten vollführen. Das steht aber nicht in den Lehrbüchern und dergleichen dürfen Sie bei den Prüfungen nicht äußern, Schindler, sonst sehe ich schwarz für Sie. Was Sie da lernen, Ihrer Prüfung aus Naturrecht halber, ist ziemlich harmlos gegen so einiges, was nun bald auf uns zukommt. Unsere hiesige Obrigkeit, so hört man, hat die Arbeiten an einem Gesetz abgeschlossen, wodurch vorgeschrieben wird, wie schnell die Hasen laufen dürfen und wie hoch die Vögel jeweils fliegen sollen. Ich wiederum habe gehört, dass ab sofort mit sämtlichen Kirchturmuhren Wiens und Umgebung die Einrichtung getroffen zu werden habe, dass alle gleich gehen. Ja, gleichzeitig genau im Takt. Ein riesiger, zwangsweise miteinander verketteter Uhrturmchor. Alle genauestens aufeinander abgerichtet und wie von einem unsichtbaren Oberuhrturm-Militärkapellmeister dirigiert. Haben Sie nichts bemerkt? Seit gestern ist es schon soweit. Wie auf Kommando und im funktionierenden Gleichschritt schlagen alle Uhren von sämtlichen Kirchtürmen der Stadt und ihrer Umgebung, als wollten sämtliche Türme dieser Gegend sämtliche Viertel, Halben, Dreiviertel und vollen Stunden aller Tage und Nächte zum Exerzierdienst vergattern. Schade, dass Sie das nicht hören können, Meister Beethoven. Sämtliche Kirchtürme hier und in der ganzen Umgebung. Eine einzige Ansammlung monströser, himmelaufwärts gemauerter und wirklich funktionierender Melzelscher Metronome. Leider aber doch in nur sehr sporadischem Betrieb. Denn wenn es richtig ginge, müssten die im Gleichschritt durch den Himmel marschierenden Uhrturmschläge mindestens sekündlich in miteinander abgestimmtem Tempo wechseln, auch langsamer, dann wieder schneller durch die Luft ihren jeweiligen Takt schallen lassen, dass endlich alle Passanten nicht mehr wie bislang in allzu nachlässigem Schlenderschritt, sondern genau im Takt des von den Kirchturm-Uhrmetronomen vorgegebenen Rhythmus des gemeinsam schnellen Gleichschritts Gleichschritts übers Pflaster der Gassen und Straßen im Geschwindmarsch sausten oder auch im langsameren Stechschritt, desgleichen die Pferde und Droschken und auch die Taubenschwärme müssten im jeweils vorgesehenen Rhythmus mit ihren genau tremulierten Flügelschlägen aus den Dachluken aus- und einflattern und endlich auch der Himmel, die Wolken, die Luft, das Tageslicht im vorgesehenen, von den Uhrturmmetronomen vorgegebenen Tempo zu zittern und zu schwingen beginnen, dass dann bald auch die Brücken über den Fluss wie an die Ufer gefesselte Riesenschlangen über die ganze Breite des Stroms hinweg auf und nieder sich biegend tanzten und schlussendlich alle Häuser in jeweils vorgeschriebener Schnelligkeit durch die ganze Stadt vor sich hertorkelnd ihre Erd- und Kellergeschosse im exakt von den Uhrturmmetronomen vorgeglockt angegebenen Bewegungen erdeinwärts in den Boden stampften und synkopisch dazu die Riesenhüte ihrer Dachböden in zwischenglockigen Taktverschiebungen lichtaufwärts zu werfen und wieder aufzufangen hätten. Das erst würde mir richtig gefallen. Nun, es reicht auch schon der jetzige Zustand dieser wenigstens für alle und auf alles gerecht verteilten allgemeinen Volksbeglockung. Ich muss gehen. Komme wieder pünktlich zum nächst vorgesehenen Termin. Bis dahin das Beste. Wenn ich also isoliert bin, habe ich kein Recht und niemand hat ein Recht an mich. Gibt es also keine anderen Personen, gegen die ich und die gegen mich Rücksichten und Verpflichtungen zu beachten und erfüllen haben? Hört alles Recht auf und tritt ein Naturzustand ein, in dem kein Recht mehr möglich ist. Was aber, wenn ich jetzt noch mein eigenes Naturrecht wirklich umstoße, um es völlig neu wieder zu errichten, so wie es doch lang schon ist, ohne dass ich es richtig wahrzunehmen den Mut aufbringe. Du darfst nicht Mensch sein. Für dich gibt's kein Glück mehr als in dir selbst, in deiner Kunst. Mich darf nichts an das Leben fesseln. So fühle ich mich als eine lebend bewegte Pflanze, die in ihrem Inneren aus erdaufwärts hochschießend emporwachsenden Klängen besteht, die sich in meinem Kopf schon in ihrer Blüte zeigen. So sehe ich jetzt schon die große Sonate, obwohl sie noch gar nicht fertig geschrieben ist, als ein Bild vor mir, vom Anfang bis zum Ende, als hörte ich den ersten Akkord zugleich mit dem letzten, doch auch sämtliche dazwischenliegenden anderen Töne, Klänge, Melodien, Akkorde, bis zu den geringsten Einzelheiten in einem einzigen, kurzen, unermesslich flüchtigen Augenblick des Bruchteils eines Wimpernschlages, der fast unaufhörlich sich gebärdet. Wie, wenn wir unser Leben von der Geburt bis zum Tod, aber auch alles andere, unendlich viele dazwischen, ebenso vollständig in einem einzigen, flüchtigen Moment erleben und einsehen könnten, der so kurz wäre, dass er ewig andauerte. Wahrscheinlich wird es wohl so sein, wenn wir einmal von hier weggehen. So deutlich und vollendet schön, wie es vermutlich nie gespielt werden kann, zärtlich wild, mit solcher sanften Wut, tobsüchtigen Sanftheit, gleichmütigen Tobsucht, tobsüchtigen Gleichmut, sanftmütiger Gewalt, sind mir die Gedanken aus der Stirn noch nie gesichtsauswärts gebrochen. Mein ganzer Kopf ein riesiger Resonanzkörper eines so vollendeten Instruments, das gar nicht existiert, geschweige denn gebaut werden könnte. Dass alle bisher von meinem inneren Ohr erstellten Musikvorstellungen im Vergleich dazu wie Klangverschimmelungen faulig verkommener Akkordgebläse Verrottungen verblassen. Doch auch wenn ich diese zur Sonne hochgekletterten Töne lichtabwärts wieder in ihrer hintereinander gereihten Zeiteinheit ablaufen lasse, sodass ich bequem die Möglichkeit habe, sie ruhig und übersichtlich aus der Feder heraus hier am Stehpult aufs Papier fließen zu lassen, verschwindet nicht mehr die Gewissheit, eine aus dem Boden dieses Zimmers hochgeschossen klingende Pflanze zu bleiben. Selbst aus der Zeitlosigkeit in die messbare Zeit zurückgekehrt, beginnen dieselben Klänge aus der Erinnerung meiner Klanglebewesen-Daseinsnatur mit meinen verblühenden Blicken samt den niederbrennenden Lichtklageliedern ihres übermüdeten Schauens als ein Augensturm aus mir herauszutönen. Dann klingt es immer wieder so betörend, wie es heutzutage niemand zum Klingen brächte. Leider kann das alles nur für mich selbst und niemand anderen hörbar werden. Aber ich bin fest davon überzeugt, einmal, sicher in 50 bis 100 Jahren, wird es einige begabte Künstler geben, die diese Sonate so ähnlich zu spielen imstande sein werden. Tändlerische Buchhandlung im Trattnerhof, J. Adandorf, über Tod und Scheintod. Geheftet, Leipzig, 1816, Seifenpulver, Mottenkugeln. Schindler fragen, wo seine Messer geschliffen werden. Große Staubbesen, Kotbänge, Dreckstoffe, Cannabitholz, Schreibpapier, Federn, Kerzenblutzer am Haarmarkt, Blasbäcker aus bloßem Holz ohne Leder, Kaffeeschale, Papier, Tinte, Geigenmacher, Dreckstoffe. Da Sie ja jetzt mehrere dieser neuartigen, absolut wasserdichten Hüte sich erworben haben, entbehren Sie doch sicher Ihren schon uralten, fast schon zerfallenen Filzhut. Daher erlaube ich mir, ihn zum Andenken als eine Reliquie auszubitten. Schreib er bitte dem Ries nach London. Mit nächster Post hat er eine Sonate, die den Pianisten zu schaffen machen und die man in 50 bis 100 Jahren spielen wird. Sehr wohl, verehrter Meister, ich werde den Brief sofort fertig machen. Wollen wir dem Ries nicht auch noch mitteilen, dass Sie beabsichtigen, ihm Ihre 9. Symphonie mit dem Schlusschor zu widmen? Oder haben Sie es sich inzwischen doch anders überlegt? Ich habe die Absicht, die Symphonie dem König von Preußen, der ja auch der Herrscher über meine Heimatstadt Bonn ist, zur Widmung anzubieten. Wäre er bitte so freundlich, gleich einen Entwurf für ein diesbezügliches Schreiben an die zuständige Stelle der Hofkanzlei in Berlin zu entwerfen? Selbstverständlich. Dass Sie sich übrigens bei einer ersten Gesamtausgabe Ihrer bisherigen Werke von mir helfen und assistieren zu lassen, das Vertrauen entgegenbringen, beehrt mich zutiefst. Aber leider habe ich oft den Eindruck, dass Sie mit Ihrem Vertrauen vorsichtiger umgehen sollten. Ich meine da vor allem Ihren Umgang mit Holz, Oliver oder gar dem Redakteur Bernhard. Der Bernhard hat einmal in lautestem Tonfall in einem Lokal bei den Fleischbänken zu Ihnen gesagt, der Kaiser sei eine heimtückische Sau und habe uns jetzt schon zum dritten Male betrogen. Und ein solcher Satz steht denn auch noch immer in einem Ihrer Konversationshefte. Solche schriftlichen Auslassungen sollten Sie aus Ihren Unterlagen sofort eliminieren, indem Sie diese Seiten aus Ihren Heften herausreißen oder solche Stellen wenigstens unkenntlich machen. Stellen Sie sich vor, sowas gerät in falsche Hände in solchen Zeiten wie diesen, in denen unsere etwas aus Ihren Kompetenzen geratene Staatspolizei... Die staatspolizeilichen Schergen, die beinahe schon hinter jeder öffentlichen oder gar privaten Pisswand lauern und aus dem verschiedenen Tonfall auch des leisesten Rauschens eines jeden Harngelasses bereits die staatstragende oder abträgliche Grundhaltung des jeweiligen Notdurftverrichters genau herauszulesen in der Lage sich vermeinen. wäre es bei einer solchen österreichischen Staatsverderbtheit nur einigermaßen möglich, auch nur eine einzige rechtschaffene Person erwarten zu können. So wäre es auch viel leichter, endlich eine halbwegs geeignete und ordentliche Haushälterin zu finden. Dass man sie einmal auch etwas länger bei sich behalten kann, als all die anderen bisher immer nur, sagen wir, statt ein oder höchstens zwei Tagen oder Wochen, vielleicht sogar ein oder drei Monate oder sogar ein halbes Jahr. Um von der vorhin angesprochenen Gesamtausgabe aller ihrer bisherigen Werke auf ein ähnliches Vorhaben zu kommen, nämlich meine Wenigkeit als ihren ersten Biografen sich beinahe vorstellen zu können, würde ich mir nun dringend erlauben, sie zunächst auf etwas ihre Biografie betreffend Unklares anzusprechen. In einigen Lexika und Enzyklopädien werden Sie beharrlich als ein illegitimer Sohn des letzten verstorbenen Preußenkönigs bezeichnet, welchem öffentlich zu widersprechen Sie in Sonderheit von einigen Bonner Freunden, vor allem um der Ehre Ihrer verstorbenen Frau Mutter willen, wiederholt ersucht worden sein sollen. Ich habe flüchtig davon gehört, aber weiß nichts Näheres darüber. Habe es mir jedoch zum Grundsatze gemacht, weder etwas über mich selbst zu schreiben, noch irgendetwas zu beantworten, was über mich geschrieben worden ist. Ja. Und noch etwas. Sind Sie, wie einige behaupten, angeblich amtlich belegbar, 1770 geboren oder aber, wie andere, darunter Sie selbst meinen, 1772? Ich, Ludwig van Beethoven, bin am 17. Dezember 1772 geboren worden und sämtliche mir zugesandten angeblich richtigen, für mich aber eindeutig irrtümlichen Taufscheine mit dem Geburtsdatum 17. Dezember 1770 betreffen nicht mich, sondern meinen zwei Jahre älteren Bruder, mir identischen Namens, nämlich Ludwig van Beethoven, der aber nach seiner Geburt gleich wieder verstorben ist. Um noch einmal darauf zurückzukommen, da Sie ja jetzt mehrere dieser neuartigen, absolut wasserdichten Hüte sich erworben haben, entbehren Sie doch sicher Ihren schon uralten, fast zerfallenen Filzhut. Daher erlaube ich mir noch einmal, ihn zum Andenken als eine Reliquie auszubitten. Mein um zwei Jahre älterer Bruder mir identischen Namens, nämlich Ludwig van Beethoven, verfügte übrigens zum Unterschied von mir noch über einen zweiten Vornamen, nämlich Maria, den in seinen Taufschein einzutragen ganz offensichtlich seitens der zuständigen Stellen geflissentlich vergessen worden ist. Hier der Hut. Vielmals herzlichen Dank. Karl August Löffler, Zahnarzt auf dem Graben 1160, vordere Stiege, dritter Stock, und ebenso Dr. Stich in der Blutgasse 1979. Besonders bemerken die Unterzeichneten, dass sie sich auch die in London und Paris erfundenen metallisch-mineralischen Zähne selbst zu verfertigen zu eigen gemacht haben, welche feuerfest und unzerstörbar sind, welche kein Arzneimittel noch Säure angreift und welche nie ihre Farbe verändern. Wegen der Säure erst mit Schindler sprechen und dann bei diesen Zahnärzten anfragen. Hat Gottfried Wilhelm Leibniz schon vor mehr als 100 Jahren im Laufe seiner experimentellen und empirischen Untersuchungen herausgefunden, dass unser Gehör nicht nur ganz bestimmte Intervalle, sondern vermutlich die meisten, wenn nicht sämtliche Klänge überhaupt aus unserem Ohr vom Trommelfell, das von sämtlichen uns hörbaren Schwingungen berührt und in dem entsprechende Vibrationen versetzt wird, über das innere Ohr und die von dort weiterleitenden Gehörsnervenstränge ins Gehirn und dessen Hörzentrum nicht als einfache Summe ihrer Frequenzen, sondern zunächst logarithmiert und so als die Summe der Logarithmen ihrer Frequenzen kopfeinwärts geleitet werden. Was ich in meinem Innersten von meiner neuen Sonate so laut mit allen meinen inneren Ohren höre, ist also nicht meine Sonate selbst, sondern die Summe der Logarithmen sämtlicher Frequenzen der Sonatenklänge. Auch wenn mein Leib zu einem lebend beweglichen Resonanzkörper geworden ist, aus dem ich gleichzeitig mit meiner Sonate erklinge und mich hören kann, ob von außen, was ja unmöglich ist bei meinem Gehör, oder lediglich aus mir herausklingend durchs Zimmer, ist ja ganz gleich. Ich habe mich also nicht nur in ein lebend bewegliches Musikinstrument verwandelt, mein ganzer Korpus zu einem riesigen Ohr geworden, sondern eigentlich bin ich vielmehr der bewegliche Körper meiner Sonate selbst, als welcher ich mich als mein eigener organischer Sonatenmusikablauf, als der ich mich akustisch selbst erzeuge und auch gleichzeitig höre, bin ich ein körperlich existierendes Musiklebewesen, das sich als ein sichtbares, hörbares Sonatenleben frei durch dieses Zimmer bewegt oder auch auf einem, nämlich diesem Stuhl da sitzt. Je nachdem, wie es mir passt, bin ich zur lebend beweglichen, mit Hilfe ihres Tongeflechtkreislaufs selbstständig tönenden, kantilenenintelligenten Harmonieexistenz des endgültig erwachten Klangindividuums meiner Sonate selbst geworden. Solches wird mir wohl so bald keiner glauben. Und ich muss mich in Acht nehmen, diesbezügliche Gefühle oder Gefühlsandeutungen irgendwelchen auch noch so vertrauten Personen oder selbst Freunden gegenüber auch nur flüchtigst zu erwähnen. Man würde mich für noch verrückter betrachten, als ich ohne dies schon gehalten werde, und mich vielleicht für endgültig geisteskrank erklären. Der einzige Nachteil, dass alles nur in mir selbst drinnen bleibt, ohne außerhalb meiner Person wahrgenommen werden zu können. Man müsste irgendwelche geeigneten Resonanzkörper an meinem Kopfe befestigen, womöglich von einiger Größe, Stärke und Ausstrahlungskraft, selbstverständlich auch aus geeigneten Materialien, etwa noch größere Trichter, als meine größten Hörapparatmaschinenrohre anfertigen, mir um den Kopf herumschnallen zu lassen, in die Ohren hineingleiten, aus denen ja hauptsächlich vom Hörzentrum des Gehirns die entlogarithmierten Frequenzansammlungsballungen der Sonatenklänge herausströmen und die aus mir herausgeleitete Musik durch möglichst handliche und unauffällige Resonanzkörperverstärker möglichst wirkungsintensiv zu befestigen, dass alles auch wirklich in vollster Lautstärke kommt. Aber wahrscheinlich wird ein Großteil davon gar nicht not tun und sich als völlig überflüssig erweisen, wird alles ganz leicht möglich werden, ohne allzu komplizierte Apparaturen, mit allerdings beinahe übermenschlichem Bemühen, vor allem aber innigster Ergebenheit in dein Schicksal, harter Kampf, alles anwenden, was noch zu tun ist, um das Nötige zu der weiten Reise zu entwerfen. Alles musst du finden, was dein seligster Wunsch gewährt. So musst du es dir doch abtrotzen, indem du absolut nach dieser steten Gesinnung immer auch trachtest, sie immer und immer betrachtest. G.W. Leibniz, Monadologie und Theodizee, einzeln broschiert, Hergeleitner Stoß im Himmel 526. G.W. Leibniz, Gesetz von der Erhaltung der Kraft und Begriffe der unbewussten Vorstellung. Daselbst. G.W. Leibniz, neue Versuche über den menschlichen Verstand, Kalbsleder gebunden oder auch alle drei gemeinsam in einem Karton, Berlin, 1715, erhältlich daselbst. Leibniz sagt nämlich sicher nicht, dass es keinen Verstand gibt, sondern dass man nicht weiß oder nicht wissen kann, was Verstand ist. Das Bild ist fertig, schauen Sie. Können Sie sich erkennen? Ja. Vielen Dank für so viel Huld, Geduld etc., dass Sie die Zeit gefunden haben, mir zu sitzen. Bin ich wohl still genug gesessen, dass dem Pinsel Zeit genug verblieb, die nötigen Striche immer zu vollführen? Still wie ein Baum, der selbst im Sturm sich nicht bewegt, nicht beugen lässt. Ein Baum, der niemals rauscht, auch nicht im Wind? Womöglich, weil ein jeder Wind, der ihn von Weitem sieht, ihm ausweicht? Mir schiene besser, so ein Baum zu sein, der selbst rauscht, auch wenn kein Wind geht, dessen Blätter dennoch sich bewegen, weil sie den Zweigen als Flügel wachsen, und dessen wie ein Vogelschwarm flatterndes Laub jede noch so luftverkrampfte Windstille zum Rauschen brächte, weil der Baum immer wieder Luft aufwärts abzuheben versucht. Stünde ich als Maler da, weil ich den Baum zu malen hätte, wäre aber plötzlich blind geworden. Das Rauschen dieses Baumes, mir meine Ohren dann den Pinsel derart spielend führen ließen, dass dennoch ein großes, im Sturm erstarrtes Landschaftsgemälde entstünde, das zu Recht allgemein große Bewunderung fände, ich aber selbst mein eigenes Bild immer nur hören würde, weil mir in der Windstille der Leinwand lediglich das Rauschen jenes Baumes als Brandung an den Felsenklippen eines vergessenen Landes gegenüberstünde. Ja. Das Bild. Ja. Die Welt wird sich seiner bemächtigen. Mir ist das große Glück zuteil geworden, der Welt dabei behilflich sein zu dürfen, indem ich ihn allen ihren Widrigkeiten zu entrücken suche. Sie sind schon im Aufbruch, Waldmüller. Vergessen Sie nicht das Bild. Natürlich nehme ich Sie hier auf dem Bild mit und lasse Sie nicht allein zurück. Was hat er gesagt? Er nimmt Sie mit und lässt Sie nicht allein zurück. Er nimmt mich mit, sag er ihm doch, ich hätte leider nicht die Zeit, mit ihm zu gehen. Er meinte nicht Sie selbst, nur das Porträt von Ihnen. Würde er bitte sofort an Melzel schreiben, dass ich ihm hiermit endgültig mein Wort gebe, diese widersinnigen Bezeichnungen Allegro, Andante, Presto und so weiter endgültig aufzugeben, weil mir sein Metronom mit den unbestechlichen Zahlenmärschen nicht nur die beste Gelegenheit dazu bietet, sondern auch zum absoluten Nationalbedürfnis werden muss. Und wenn ich mich dabei an die Spitze stelle, um größere Aneiferung zu erreichen, bald in jedem Haushalt Deutschlands, Österreich, Ungarns, Frankreichs, Englands und so weiter sein Apparat durch die jedem verbindlichen Ziffernvorschriften das Tempo der ganzen Welt bestimmen wird. Aber der Rhythmus bei Ihren Werken findet sich doch meist in der Natur selbst. Immer öfter nehme ich ihn am Fluge der Vögel wahr. Arsis und Thesis, Hebung und Senkung. Beginnen nicht manche Vögel ihren Flug im Auftakt mit einer Hebung? Der Falke zum Beispiel oder der Adler. Ja, der Adler, der Aasgeier, das ganze stumpfsinnige, plumpe Wassergeflügel. Ja, es freut mich, dass Sie mir recht geben, die Wasservögel. Zufällig finde ich hier für ihn als ergänzende Studie hierzu noch angeboten das Leben der Holzwespen, Hirschkäfer und Glühwürmer, beobachtet von Konrad Florenzer, mit handkolorierten Abbildungen, Schweinsleder gebunden, erhältlich bei Kuchel, Schäb und Kammerjäger, vormals Betten, Wanzer und Milb, in der Höllenforts Dampfstoßgasse, neben dem rostroten Rauchfangkehrer. Entschuldigen Sie, werter Meister, ich verstehe Sie nicht ganz. Sie wollen mich wieder einmal auf den Arm nehmen. Was meint er? Auch ich verstehe ihn nicht ganz. Ich glaube, es ist am besten, er verlässt für eine Weile mein Haus und lässt mich etwas länger allein als sonst. Ich würde Sie selbstverständlich auf Ihren Wunsch hin sogleich verlassen, weil ich es immer schon verstanden habe, wenn Sie allein sein wollten, Sie in Ruhe zu lassen. Ich muss aber jetzt leider darauf bestehen, mit Ihnen etwas unaufschiebbar Dringliches, Ihre Sicherheit, die Ihres Lebens und Ihrer Gesundheit betreffendes, zu besprechen. Ich bin entsetzt, was man Ihnen letztens in Wiener Neustadt angetan hat. Ja. Wir haben doch auch schon darüber gesprochen, dass Sie vor allem aufgrund der Kalamitäten mit Ihrem Gehör möglichst wenig und eher selten allein verreisen sollten. Insonderheit, wenn es weniger eintägige Ausflüge, sondern längere, zwei- oder mehrtägige Überlandpartien, selbst in solche Gegenden sein sollten, die Ihnen sehr geläufig sind. Sie könnten sich selbst dort in ein abgeschiedenes Gelände begeben und auf einmal nicht mehr zurechtfinden. Als könnte ich mich auch hier im eigenen Zimmer gleich verirren. Ich wollte Ihnen doch nur sagen, dass Sie in jedem Fall mich beiziehen sollten. Da ich immer irgendwie einen Weg finden würde, um zur Stelle zu sein. Aber um eines bitte ich Sie inständigst. Fahren Sie nie mehr nach Wiener Neustadt. Versprechen Sie mir das. Sollte mir denn ausgerechnet dort schon zustoßen? Wenn Sie dennoch unbedingt wieder hin wollen, dann darf ich Sie bitte begleiten, damit Ihnen nicht neuerlich was zustößt. Was sollte mir denn ausgerechnet dort schon zustoßen? Jetzt behaupten Sie bloß nicht, Sie seien von der Wiener Neustädter Polizei nicht aufs Brutalste verhaftet und eingesperrt worden. Wie ein Landstreicher oder womöglich auch als einer, der sich politisch verdächtig gemacht hat, weil Sie dort in jedes fremde Fenster eines jeden Hauses hineingeschaut haben, wie Sie es manchmal hier bei uns in Wien genauso halten. Ach so. Auf den Wiener Neustädter Straßen haben sie wild herumgestikuliert. Ganz laut. Man hat das dort als lärmend und brüllend bezeichnet. Seitens der Exekutive äußerte man in dem Zusammenhang den Verdacht staatsfeindlicher Tätigkeit in aller Öffentlichkeit und soll ihnen vorbeugend sicherheitshalber gleich noch zusätzlich Hochverrat in die Schuhe zu schieben versucht haben. Und zwar, weil sie ihren völlig zerknüllten Schlapphut über ihren Kopf und so tief wie möglich ins Gesicht einwärts gezogen, mit ihrem überlangen Mantel das Kopfsteinpflaster aufwischend und in ihrem Gesicht auch noch sowohl ihren doppelten Lornettenzwicker auf der Nase, den sie ihn ständig auf- und abnehmend mit einem ihrer ebenso ständig auf- und abgenommenen Monokel vertauschten, während sie, wie man es ja auch hier in Wien von ihnen kennt und allen Wienern etwas fehlte, wäre es auf einmal nicht mehr so, dort vor der Wiener Neustädter Kaiserlichen und Königlichen Militärakademie-Kaserne auf- und abschreitend, natürlich nicht ohne vor sich herzusummen und plötzlich aufstampfend mysteriöse Zeichen in ihr geheimnisvoll hervorgezogenes Notizbuch eintrugen. Aber dass man, ehe sie ins Gefangenenhaus eingeliefert und eingesperrt waren, auf der Gendarmerie-Wachstube ihnen ausgerechnet jenes ihrer Konversationshefte abgenommen und beschlagnahmt hat, in dem vom Kaiser als einer heimtückischen Sau die Rede ist und das, wie man sich denken kann, nun einen ausführlichen Studium durch die Metternich-Behörde unterliegen dürfte, was für mich persönlich wohl zur Folge haben wird, dass die von mir in Aussicht genommene Position des ersten musikalischen Direktors am Kärntner Tortheater so gut wie in den Kamin geschrieben sein dürfte. Da jene Notiz in jenem Heft ganz in der Nähe einer meinerseits und mit meiner Handschrift vermerkten, zwar harmlosen Äußerung geschrieben steht, aber immerhin. Also bitte, nehmen Sie mich nach Wiener Neustadt beim nächsten Mal mit, falls Sie unbedingt wieder dorthin wollen, damit ich all das verhüten kann, wenn ich es schon dieses eine Mal noch nicht verhindern konnte. Was glaubt er, hätte er verhindern können? Denkt er vielleicht, ich hätte in seinem Beisein ein anderes Betragen als sonst an den Tag gelegt, an welchem ich übrigens weder damals etwas auffallend Besonderes finden konnte, noch heute finden kann? Hat er übrigens jetzt endlich den Termin für meine Akademie definitiv? Als inzwischen einer der eher maßgeblicheren Kapellmeister dort im Kärntner Tortheater wird er wohl sich durchsetzen können. Hat er nicht auch schon gelesen, was mehrere ausländische Blätter in letzter Zeit wiederholt meine Person betreffend beklagen? Man habe mich hier in Wien vergessen. Und das, obwohl ich selbst die ganze Zeit über hier in Wien bin. Sie machen sich keine Vorstellung. So schwierig wie noch nie gestalten sich die Vorbereitungen. Immer sind es die Sänger, die abspringen, weil ihr Part ihren Stimmorganen solche Schwierigkeiten abverlangt, denen sie nicht gewachsen sind. Dann wieder klagt der ganze Chor über die seinen Mitgliedern unerreichbaren Höhen und schreit sich die Kehlen wund und heiser, anstatt mit äußerstem Bemühen ordentlich zu singen. Dennoch kann ich Ihnen heute eine Zusage machen. Bald, also in ein paar Wochen, ist es soweit. Sie dürfen sich freuen. Alle daran Mitwirkenden werden alles geben, was in ihnen steckt. Womöglich noch etwas mehr. Was die Programmgestaltung betrifft, so ist ja alles wie bislang besprochen bei der von Anfang an vorgesehenen Abfolge geblieben. Und es wird dahingehend auch kaum noch Probleme geben. Wir beginnen wie besprochen mit der Ouvertüre zur Weihe des Hauses, hernach folgen aber, wie ich mich nun kurzfristig entschlossen habe, etwas später als zunächst vorgesehen, die Ruinen von Athen. Und wie es zumindest vorläufig feststeht, zum krönenden Abschluss die große Kantate »Der glorreiche Augenblick«. Warum sprechen Sie plötzlich von einer sogenannten vorläufigen Programmabfolge? Wohingegen wir es mit einem nicht nur meiner Meinung nach so gut wie endgültigen Programm zu tun haben. Sie beunruhigen nicht nur mich, wenn Sie jetzt im allerletzten Moment womöglich eine Änderung erwägen sollten. Jede Abänderung, sowohl größeren als auch kleineren Ausmaßes, wäre für uns alle nicht nur gar nicht mehr zu bewältigen, sondern auch eine Katastrophe. Gerade jetzt, da alles schon in den fest und sicher ausgebauten Bahnen verläuft, wollen Sie noch was verändern? Ja, was denn bitte? Sie machen mich ganz konfus. Diese kleine Änderung der Programmabfolge braucht ihn nicht zu beunruhigen, weil sie ihn weder als administrativ Vorbereitenden noch als Kapellmeister betrifft, sondern einzig und allein mich selbst. Aber inwiefern denn bitte? Ich will es ihm erklären und möchte ihn auch somit bitten, die dafür nötigen, sehr bescheidenen Vorkehrungen zu treffen. Ich möchte, dass nach der Ouvertüre das Orchester entweder vorübergehend ganz das Podium verlässt oder die Musiker so weit als möglich ganz seitwärts oder ganz hinterwärts rücken, damit der Bühnenraum größtenteils frei wird. Darauf der beste vorhandene Hammerflügel ins Proszenium geschoben wird, und zwar so, dass die Tastatur des Klaviers den Blicken des Publikums völlig abgewandt ist, hingegen sein Hinterteil den Zuschauern sich frontal zuwendet. Aber warum das alles? Warum denn? Ich will und werde die letzthin beendete große Sonate, er weiß genau welche, an dieser Stelle des Programms einschieben und höchstpersönlich, indem ich somit ein letztes Mal, und zwar nicht gern, das kann und muss er mir glauben, als Pianist mich auf die Bühne bemühe, öffentlich meinem Publikum persönlich vorführen. Weil ich mich aufgerufen fühle, meinem Publikum wenigstens dies eine, nur ein einziges und letztes Mal diese meine wichtigste Sonate so vorzuführen, wie sie wirklich gespielt werden muss, weil ich genau weiß, dass man gerade diese Sonate dann zumindest sehr lange nicht mehr hören wird. Aus welchen Gründen auch immer. Früher sagte und dachte ich mir, die Welt werde sich seiner bemächtigen und mir wäre das große Glück zuteil geworden, ihr dabei behilflich zu sein, indem ich ihn allen ihren Widrigkeiten entrücke. Jetzt aber will er sich der Welt auf vernichtende Weise bemächtigen und ist mir nunmehr das Unglück zuteil geworden, die Welt nun seinen Widrigkeiten zu entrücken. Er ist, wie ich sehe, entsetzt. Aber das macht nichts. Ich bin nicht nur entsetzt. Ich bin erschüttert, schockiert und protestiere. Ich fühle mich und das letztendlich auch und vor allem durch Sie und somit auch mit Ihnen gewissermaßen gemeinsam, weil doch Sie mich mitgerissen haben und gnadenlos mitreißen, vernichtet und so gut wie am Boden zerstört. Wie wollen Sie sich denn da nur einigermaßen heil wieder herausziehen? Oder wollen Sie das gar nicht? Sie wissen doch selbst am besten, dass infolge Ihrer völligen Taubheit von der früher an Ihnen so bewunderten Virtuosität so viel wie nichts mehr übrig geblieben ist. Bei jedem Forte dreschen Sie dermaßen gewalttätig in die Tasten, dass nicht nur alle Saiten klirren, sondern auch reißen. Beim Piano und Pianissimo hingegen berühren Sie die Tasten meist beinahe überhaupt nicht, dass so gut wie nichts zu hören ist. Und auch Ihre Fingerfertigkeit ist, weil Sie kaum mehr öffentlich oder privat spielen, geschweige denn üben, Ihnen völlig abhandengekommen. Und dennoch wollen Sie mit Ihrem, wie ich glaube, nicht nur schwierigsten und kompliziertesten Klavierwerk in aller Öffentlichkeit auftreten, nein, Sie wollen auch noch die weltfremde Mutmaßung anstellen. Nur Sie könnten Ihr Werk so wiedergeben, dass es Ihnen hiermit zur künstlerischen Pflicht werde, obwohl dieses Werk niemals irgendeiner je wird spielen können. Ich kann Sie nur zutiefst bedauern. Und dann auch Ihre kuriosen Vorkehrungen während des Spiels mit Ihren zwischen den Zähnen eingeklemmten Stäbchen, die ins Klavier baumeln, damit Sie überhaupt irgendwelche Schwingungen im Kopf vernehmen. Und dann noch diese kuriosen Vorrichtungen Ihrer Gehörsmaschinen, die Sie an und um Ihren Kopf schnallen, weshalb ich ja verstehe, dass Sie die Tastatur des Flügels und somit sich selbst den Blicken des Publikums entzogen haben wollen. Es wird dies der allertraurigste und tragischste letzte Auftritt des größten Künstlers, den die Welt je hatte, werden und alle, die Sie abgöttisch lieben und geliebt haben, werden Ihren entsetzlichen Untergang und Absturz beklagen und betrauern. Und einige werden es selbstredend auch diesmal nicht lassen können, sie mit beißendem Hohn zu überschütten. Woran dann aber sie selbst alle Schuld haben und sich damit zum allererbärmlichsten der Narren machen. In einer Sache, die gut überdacht ist, können alle Umstände niemandem so gegenwärtig sein als mir selbst. Glaubt er wirklich, ich würde meine wichtigste Sonate darstellen, wenn alles so ausginge, wie er sich das ausmalt? Glaubt er denn, ich sei dermaßen aller Urteilskraft enthoben, dass ich nicht mehr wüsste, was zu tun oder zu lassen sei? Hätte mich für einen, der einmal ein großer Künstler war, aber jetzt nur noch zu gefährlichen Wahnsinnstaten fähig ist und unter ständige Aufsicht eines Irrenwärters, wie er einer ist, gestellt werden muss. So, jetzt wirkt er, wenn auch erst dem äußeren Anschein nach, ein wenig ruhiger als zuvor. Und zu seiner noch weiteren Abregung werde ich gleich, damit er sich ganz persönlich überzeugt, dass ich die große Sonate sehr wohl darzustellen vermag, und zwar so, wie sie von mir vorgesehen ist, wiedergegeben zu werden, zumindest ausschnittsweise gleich vorführen. Warte er ab und horche er zu. Thank you. Ist er jetzt einigermaßen überzeugt, dass alles bestens gehen wird? Nun, ich weiß eigentlich nichts zu sagen. Weder zu Ihnen noch zur Wand, nicht einmal zum Fenster. Sie spielten was? Ich weiß nicht was und weiß nicht, was für mich zu hören blieb. Das werden Sie am besten wissen. Sie spielten wohl ein äußerst schweres, starkes Stück. Bin ganz erschlagen noch davon. Er hat seine Kontenance noch nicht wiedergefunden. Das tut mir leid für ihn. Wohl noch erschöpft von der vorigen Aufregung. Ich werde ihm jetzt aus dem langsamen Satz was vorführen. Das wird ihm zu seinem Gleichgewicht zurückverhelfen. Fast nichts zu hören. Jetzt aber doch einiges in den Kopf mir tönt. Nein, jetzt schon wieder nicht. Aber jetzt dafür ganz deutlich, laut, klingend, aber unerklärlich. Fast nicht hier im Zimmer, sondern so, als würde es aus seinem Kopf direkt in meinen Körper übertragen, ohne dass die Klänge unterwegs durch die Luft gleiten müssten. Jetzt lauter und lauter, ganz deutlich endlich, dennoch beinahe, als tönte es fast raumlos außerhalb des Zimmers. Obwohl ich ja in diesem Zimmer bin und überdeutlich hören kann. Nein, nein, das muss in diesem Zimmer selber sein und klingen. Doch jetzt auf einmal fast schon wieder nichts. Wie gefällt Ihnen das? Sag er ja nicht, das sei schlecht gespielt gewesen. Es war irgendwie wunderbar. Oft so leise, dass ich fast gar nichts zu hören meinte. Es handelt sich um eine Musik, die kaum mehr aus Tönen zusammengesetzt ist, in der sie vielmehr die verschiedenen Abstufungen des Schweigens und der Stille auf eine höchst musikalische, formvollendete Weise zu verarbeiten verstanden haben. Fast so, als bräuchten sie gar keine Töne mehr, um Musik zu gestalten. Nur ob die Leute, das Publikum, das verstehen werden. Ob die Leute das verstehen werden? Nun, die allerletzten Zweifel daran will ich ihm mit der großen Schlussfuge nehmen. Ich erspare mir den Rest. Der Kopf will schon zerspringen. Dieses Werk gehört in den großen Konzertsaal, nicht in eine so kleine Kammer wie hier bei mir. Was sagt er jetzt? Das wird das Theater mit noch mehr Klang ausfüllen als das Orchester zuvor. Meint er nicht? Nein. Wie? Ich verstehe nicht, wovon Sie sprechen. Kein Ton, den man als Musik bezeichnen könnte und von der Sie nichts als reden. Wer von uns beiden ist eigentlich taub? Er oder ich? Hat er womöglich ganz plötzlich, vor ein paar Minuten erst, sein Gehör vorübergehend verloren, hingegen ich, der so gut wie Gehörlose, habe aber plötzlich blendend gehört? Und zwar so deutlich und übergenau, wie ich Musik selten zuvor gehört habe. Ist er der Taube oder ich? Ich jedenfalls habe alles bestens gehört und jeder andere hätte es ebenso hören können. Sie haben also alles gehört? Warum hören Sie denn nicht, was ich Ihnen sage oder mühsam zu erklären versuche? Oder wollen Sie es nicht hören? Jetzt wird er auch noch anmaßend. Er mit seiner überwältigenden Verleumdungsgroßzügigkeit, in seiner derart hochtrabend kleinlauten Großmäuligkeit und großmäuligen Kleinheit ist mir auf Übelkeit erregend wohlgesonnene Weise ein ganz mieser, heimtückisch, treuherzig, falscher Hund. Und wie er sich bei mir einzuschleichen verstanden hat mit seiner Höflichkeitsunverschämtheit, bis er mich so weit hatte, dass ich ihn sogar als einen zwar kuriosen Biographen gewähren ließ, was ihm aufgrund seiner oft ganz absichtlich ungeschickt zurückhaltend maskierten Anmaßungsbescheidenheit und Bescheidenheitsanmaßung gelungen ist, mit der er mich dann auch in plumper Raffiniertheit auszukundschaften, wenn nicht auszuspionieren pflegte, indem er noch aus jedem mir längst aufkommenden Argwohn noch mehr Vertrauen als bis dahin herauszuschlagen verstand. Aber endlich hat er nun gezeigt, um wen es sich bei ihm tatsächlich handelt. Einer mit einer derart reichhaltigen Gefühlsarmseligkeit und musikalischen Durchschnittsarroganz ausgestatteten Person ist diese Musik, wie er sie vorhin gehört hat, entzogen und somit wohl unerreichbar. Indessen gibt er nur vor, einfach gar nichts gehört zu haben, weil er vor allem verhindern will, dass ich die Sonate tatsächlich in der Akademie öffentlich darstelle, weil er sich vor meinem persönlichen Auftritt nicht nur mit dieser Musik fürchtet und seine Weihe des Hauses und seinen glorreichen Augenblick in höchster Gefahr wähnt. Vielleicht gar nicht so zu Unrecht, da sein Haussegen und sein glorreicher Augenblick wirklich in erhebliches Wanken geriete, schon durch mein bloßes Erscheinen mit dieser zugegebenermaßen alle bisherigen Ausmaße äußeren Erscheinungsformen und allen bisherigen Augenschein bei weitem ins Riesenhafte übersteigenden, um meinen Kopf verschraubt angeschnallten scheinbaren Gehörsmaschine, die zu tragen alles andere als ein Vergnügen ist und nicht besserem Hören, sondern dazu dient das Musikstück, das man ist, indem man so vollständig insgesamt dazu sich verwandelt, dass man nur mehr als solches noch richtig weiterleben kann und als nichts anderes sonst aus dem Inneren nach außen dringen zu lassen. Aber ihm das genauer, in einer auch noch wissenschaftlichen Manier zu erläutern, hindert mich sowohl die beinahe brillante Kleinlichkeit seiner virtuos vertrottelten Stumpfsinnigkeitsintelligenz, als auch der für mich noch wichtigere Umstand, dass es ihn nicht im geringsten was angeht, weder ihn noch sonst irgendwen. Also mache er sich weiters keine unnötigen Gedanken darüber. Auch was seine Weihe des Hauses und seinen glorreichen Augenblick betrifft, keine Angst. Ich werde ihm beides nicht stören, indem ich die Akademie hiemit absage. Unterbreche er also alle noch dahingehenden Vorbereitungen. Ich verbiete ihm, je wieder eines meiner Werke in der Öffentlichkeit zur Aufführung zu bringen. Nicht nur dieses Konzert ist hiemit gestrichen, sondern wir haben auch künftighin nichts mehr miteinander zu schaffen. Ich möchte ihm auch möglichst weder hier noch sonst wo wieder begegnen. Dass er sich nicht erlaube, hier persönlich bei mir wieder aufzutauchen. Ich würde noch, ehe er das Stiegenhaus ganz heraufgekommen wäre, gezielt über seinem Kopfe rechtzeitig genug den Hosenboden öffnen, um somit diesem Hause dabei behilflich zu werden, diese seine elende Kriecherkorpusfigur schleunigst hausauswärts zurück auf die Gasse wieder hinaus zu exkrementieren, wofür selbst das schäbige und seines ständig vollgepissten Mörtels wegen vor Feuchtigkeit verrottete Gemäuer dieses Gebäudes sich mir gegenüber zum größten Dank verpflichtet fühlen würde. Natürlich werde ich die Sonate möglichst bald in der Öffentlichkeit vorführen. Nur ein einziges Mal. Nichts kann mich darin beirren. Leider werde ich das Publikum meinem Affentheater aussetzen müssen, so zu tun, als spielte ich tatsächlich am Hammerklavier, obwohl ich das gar nicht müsste. Die Leute würden sonst gar für Zauberei halten, was bei mir und für mich zu einem völlig natürlichen Vorgang geworden ist. Die Leute würden nichts mehr verstehen, noch verständlich finden, wenn ich ihnen die scheinbare Hammerklavierbedienung nicht vormachte. Vermutlich muss man einem jeden Publikum zu jeder Zeit immer irgendetwas vormachen, was gar nicht der Fall ist, sonst wird einem Künstler nichts geglaubt. Aber man wird die Sonate so hören können, wie sie frühestens in 50 bis 100 Jahren wieder vernehmlich werden kann. Dafür ist der Preis meines Affentheaters recht und billig. Oder den Mut aufbringen, es doch ohne Affentheater zu machen. Ich setze mich am besten ohne Klavier aufs Podium oder abseits des Klaviers auf einen Stuhl und lasse vor den Leuten im Saal die Sonate mit mir klingen. Einfach so, wie sie wirklich ist und wie ich bin. Ein völlig unabhängiges, selbstständig bewegliches, nur mit und in seinem Klangorganismus Harmonienkreislauf existierendes, ausschließlich klingendes, allen Witterungsbedingungen und klimatischen Verhältnissen trotzendes Lebewesen aus den Tönen dieses meines Hammerklaviersonatenkörpers. Und vielleicht werden die Leute im Saal draußen am Podium von meiner auf dem Sessel sitzenden Gestalt manchmal gar nichts oder kaum mehr was zu sehen vermeinen, weil ich vor ihren Augen beinahe wie verdunstet aufgelöst sein mag zu den Lichttänzen und Schattenharmonieempfindungen der Klanggefühle und Nervenkantilenen, der erzählungsmelodischen Akkordverkettungsorgane, der meinen Leib hörbar machenden Akustikanatomie meiner Sonatengestalt. Alle werden sie hören, staunen, irritiert sein, verwirrt oder auch beglückt. Sollten aber lauter solche dort sitzen, denen nichts davon verständlich oder fühlbar werden kann, werde ich mich gerne aus allem zurückziehen, mich verziehen, ohne dass es irgendeinem auffiele, in Form meines sich verfliegenden Sonatenechos mich Konzertsaal auswärts verwehen lassen, hinaus aus der Stadt, landauswärts, fortklingend über den Kontinent hinweg. Ganz allein nach England, auf eine verlassene Insel der Hebriden. Alles noch zu komponieren Verbleibende würde ich von dort hierher jemanden so zu übermitteln verstehen, dass jener daraufhin alles Weitere dafür derart gewissenhaft und gut in die Wege leitete, dass alle somit meinten, es handele sich durchaus höchst persönlich um mich selbst. Auf den Hebriden werde ich Tage und Wochen lang ganz genau dem Erdball und der Sonne zuhorchen, ihren Geschichten und deren Musik, bis ich nach und nach eines Tages unseren Planeten und seine Sonne dazu gebracht haben werde, umgekehrt endlich auch mir ganz genau zuzuhorchen und meiner Musik. In freudlos, fanatisch höchster Glücksempfindungsverstimmung, ganz frohsinns verheulend, voller vergnüglichster Traurigkeit, wehmutsvergnügsam, verfangen in erbarmungswürdiger Seligkeit, aussichtslos erlöst, in euphorischer Vernüchterung, eingeschränkt von der strenge, umsichtig chaotischer Ordnung, genau geschärfter Klarsichtsverwilderung, in Sanftwut der liebevollsten Gewalttätigkeiten jener uns alle und alles vorläufig noch ein einziges Mal rettenden Tobsicht, ganz herumgetrieben, schlafversunken, ruhelos, unermüdlich gelähmt, in ohnmachtshell erwachtem Trauerlachkrampf, ausgeglichen, in völlig verwirrt, abgeklärter Heiterkeitsverzweiflung und Verzweiflungsheiterkeit. Sanftwut oder Der Ohrenmaschinist von Gerd Jonke. Ludwig van Beethoven, Gerd Baltus. Schindler, Matthias Hase. Waldmüller, Philipp Moog.